Deutschlandfunk Kultur Tonart. Nach dem Ende der Geschichte, das der amerikanische Historiker Francis Fukuyama ja vorausgesagt hatte, nachdem der Kommunismus und der Eiserne Vorhang gefallen war, was kommt da eigentlich? Fukuyama stellte sich eine paradiesisch-demokratische Weltkultur vor, musste aber mittlerweile selbst einsehen, dass das utopisch war und das schlimme Kapitel der Geschichte, Kapitel voller Nationalismus und Rassismus, sich wieder zu wiederholen scheinen. Insofern hatte die amerikanische Post-Punk-Band Devo recht. Die gründeten sich 1973 und gaben sich vor lauter Pessimismus diesen Namen. Devo, der steht für De-Evolution, also für die Rück- und nicht die Weiterentwicklung der Menschheit. Hier ein Ausschnitt aus Devos größtem Erfolg, Whip It. Whip It von Devo. Ende des vergangenen Jahres, also 2018, waren Devo für die Rock'n'Roll Hall of Fame nominiert, wurden aber nicht aufgenommen. Dafür hat der Bandgründer Gerald Caselli einen offenen Brief über die eigenen Errungenschaften geschrieben. Mein Kollege Dirk Schneider hat mit Caselli darüber gesprochen, über die Weltlage auch und über die Popmusik am Anfang eines neuen Jahres. Devo leitet sich von The Evolution ab, der Idee, dass die Menschheit sich nicht weiterentwickelt, sondern immer dümmer wird. Gegründet haben sie Devo 1973. Ich habe mich gefragt, war das nicht trotzdem eine Zeit, in der man irgendwie noch an Utopien glauben konnte? Oder waren der Kalte Krieg und die Erfahrungen von Vietnam so erdrückend, dass das eigentlich keine Hoffnung bestand? Well, the late 60s, early 70s were particularly horrible point in history. Die späten 60er, frühen 70er Jahre waren eine schreckliche Phase in der Geschichte. Nicht nur in den USA, sondern weltweit. Ich glaube, bis dahin gab es schon noch den Glauben in der Gesellschaft an einen sich linear vollziehenden Fortschritt, an materiellen Reichtum und daran, dass die Dinge besser werden. Das habe ich damals nicht gesehen. Das haben wir als Band anders gesehen. Was wir gesehen haben, waren die Anfänge all dessen, womit wir heute zu kämpfen haben. That led us to where we are now. Sie haben ja jetzt anlässlich der Nominierung Ihrer Band für die Rock'n'Roll Hall of Fame diesen offenen Brief geschrieben, der so bitter klingt, aber sicher auch so etwas wie ein Weckruf sein soll. Ich habe mich allerdings auch gefragt, ob es nicht kontraproduktiv ist, jetzt zu sagen, dass in den letzten Jahrzehnten alles noch schlimmer geworden ist. Sind da nicht dieselben kapitalistischen Mechanismen am Werk, damals wie heute? Well, you're absolutely correct. I think it's... Klar, da haben Sie völlig recht. Heute ist der Kapitalismus nur noch offensichtlicher, noch zentralisierter und er funktioniert genauso wenig wie damals. Das ist es ja. Dieses Modell funktioniert nicht. Die westliche Gesellschaft ist geprägt von einer Todessehnsucht und sie ist dabei zu zerbrechen. Aber haben Sie nicht trotzdem Hoffnung? Also Sie waren ja Zeuge des Kent State Massacres 1970. Damals wurde während einer friedlichen Demonstration gegen die Bombardierung Kambodschas durch US-Truppen hat die Nationalgarde auf unbewaffnete Studentinnen und Studenten geschossen und 4 Demonstrantinnen wurden getötet, 9 verletzt. Dieses Erlebnis war ja ein Auslöser für die Gründung Ihrer Band Devo. Sie hatten ja damals offensichtlich zumindest den Glauben, mit Ihrer Kunst etwas verändern zu können. Sie haben von kreativer Subversion gesprochen. Glauben Sie daran oder war das aus heutiger Sicht ein naiver Glaube und sind Sie jetzt noch, noch enttäuschter, noch desillusionierter? I think when Devo started. Als wir mit Devo begonnen haben, waren wir natürlich begeistert und leidenschaftlich und haben gedacht, dass wir etwas bewirken könnten. Dass man wenigstens den Lauf der Musikgeschichte oder der Popkultur beeinflussen kann. Aber man muss ja auch daran glauben, dass man irgendetwas von Bedeutung schaffen kann. Was wäre denn sonst die Motivation? Aber an welchem Punkt befinden Sie sich heute? Ich habe unter anderem gelesen, dass Sie sich sehr für gute Weine und gutes Essen begeistern. Also, ja, wie stehen Sie zur Welt heute? Well, at least with fine wine and good food, you don't need to wait for Naja, für den Genuss von gutem Wein und Essen braucht man wenigstens keine Erlaubnis. Man erfährt direkte Belohnung und es hat nichts Politisches. Und je mehr man darüber weiß, umso dankbarer und genussvoller wird das Essen und Trinken. Ganz anders als im Fall der Politik. Und wir müssen sowieso jeden Tag essen. Warum sollte man seinem Körper Dreck zuführen? Divo ist trotzdem gewissermaßen ein Produkt der Nixon-Ära. Und ich habe mich gefragt, wenn Sie heute auf Trump schauen, was ist der größte Unterschied zwischen Trump und Nixon und was wäre die größte Gemeinsamkeit vielleicht? We all know, it's well known, that they are both authoritarian figures who... Es ist ja allgemein bekannt, dass es sich bei beiden um autoritäre Figuren handelt, die sich auf zynische Weise der Gesetze bedienen, die bereit sind, alles zu tun und zu sagen, um ihre Macht zu behalten, aus reinem Egoismus, nicht aus guten Gründen. Aber heute sind wir viel weiter als Nixon. Nixon war noch Teil eines Systems. Er hat verstanden, wie die Regierungsgeschäfte funktionieren. Er war sehr intelligent, aber bedauerlicherweise korrupt. Trump dagegen ist wie Joker aus einer Batman-Verfilmung von Christopher Nolan. Er ist ein Nihilist, ein grauenhafter Mensch. Er hat keinerlei Respekt für irgendetwas als die direkte Befriedigung seiner eigenen Bedürfnisse. Und er bringt die Leute um ihr Geld. Gegenüber Nixon ist das ein solcher Niedergang. Unter Nixon hatte wenigstens die Bevölkerung noch ein Verständnis von den Gesetzen und unserer Verfassung, sodass die Menschen sich gegen ihn erhoben haben und er zurücktreten musste, sonst wäre er aus dem Amt entfernt worden. Heute gibt es das nicht mehr. Die Bevölkerung ist in kleinste Gruppen zersplittert, jeder glaubt, woran er glauben möchte. Logik, Rationalität, Wahrheit spielen keine Rolle mehr. Es herrschen Aberglaube und Wut auf einem unmenschlichen Niveau. Trump kommt mit allem davon und 40% der Amerikaner jubeln ihm dabei zu. Trump can get away with whatever he wants to get away with and 40% of the US population cheers him on. Und diese Entwicklung ist ja ganz sicher auch durch technische Entwicklungen begründet, natürlich durch die Digitalisierung. Würden Sie sagen, dass diese Idee der De-Evolution also gar nicht so sehr auch eine biologische Idee ist, sondern auch sehr viel mit der Entwicklung von Technik zu tun hat, die dann halt eben doch nicht zur Befreiung der Menschen genutzt wird, sondern eher ja zu deren Knechtung? Certainly, there was this big belief in technology. Bestimmt. Es gab einen großen Glauben an die Befreiung der Menschen durch technologischen Fortschritt. Wir haben das schon immer in Frage gestellt. Wir haben immer gesagt, dass die Technik zum Guten und zum Schlechten benutzt werden kann. Wir haben selbst die Technik benutzt, um Technik zu kritisieren. Heute ist es so offensichtlich, wie sehr wir den primitivsten Impulsen folgen mit unseren Smartphones und in den sozialen Netzwerken. Wir drücken auf Knöpfe und folgen links. Wie Reptilien reagieren wir auf die Reizung unserer Amygdala, auf jeden Impuls, jeden Slogan und kotzen unsere Reaktion aus, emotional, irrational und unfähig, irgendeiner Logik zu folgen. Und unser Präsident ist der Allergrößte darin. Er ist das Vorbild für die Idioten, die er regiert. And our own president is the king of it. He's providing a model for all the idiots that he rules over. Mal trotzdem eine andere Perspektive vielleicht. Wir hatten hier neulich ein Interview mit dem afroamerikanischen Hausproduzenten Wajid aus Detroit. Der hat seinem Glauben Ausdruck gegeben, dass es jetzt mit der White Supremacy endgültig vorbei sei. Er sagt, die Zeiten, die wir erleben, die seien nur ein letztes Aufbäumen der alten weißen Männer. Können Sie dieser Idee auch irgendwas abgewinnen? Gibt es für Sie auch irgendeine Form von Hoffnung? Ich wünschte, ich hätte auch diesen Optimismus. Ich würde mich nicht darauf verlassen. Und selbst wenn der alte weiße Mann am Ende ist, was kommt an seiner Stelle? Kommt etwas Besseres oder wird es nur jemand anders sein, der geil auf Macht ist? Ich meine, warum sollten sich plötzlich Gleichheit und Fairness durchsetzen? Zumal der Reichtum der Welt ja jetzt schon in Händen einiger weniger liegt und die Dinge von oben nach unten bestimmt werden. Dann wäre es also sozusagen zu spät, noch etwas zu ändern. Vielleicht noch mal kurz auf Musik zu sprechen. Sie haben immer auch die Sex-, Drugs- und Rock'n'Roll-Mentalität der Popmusik kritisiert. Hat sich nicht das wenigstens ein bisschen geändert? Also haben wir nicht heute auch im Mainstream diesen Typ aufgeklärte Künstler, aufgeklärte Künstlerin, der auch die bestehenden Verhältnisse in Frage stellt? Ja, es gibt schon ein paar Künstler, die die Dinge beim Namen nennen. Aber das sind insgesamt weniger als jemals zuvor. Ich applaudiere jedem, der den Mut dazu hat, die Wahrheit aufzuzeigen. Ganz besonders habe ich mich im vergangenen Jahr über Childish Gambino gefreut und sein Video zum Song This is America. Das war fantastisch. Besser geht es gar nicht. Mit welchen Plänen und Gedanken gehen Sie und Divo denn ins neue Jahr 2019? Mein Partner Mark Mothersbaugh hat es ja lange abgelehnt, noch aufzutreten. Aber inzwischen haben wir ihn überzeugt, mit uns eine große Tour zu machen im Jahr 2020. Anlässlich der amerikanischen Präsidentschaftswahlen, bei denen über die Zukunft der Weltgeschichte entschieden werden dürfte. Wenn Trump wiedergewählt wird, dann sind wir endgültig im Faschismus angekommen. Darum muss Divo wieder an den Start. Das Jahr markiert ja auch das 40. Jubiläum unseres Albums Freedom of Choice. Und das ist so aktuell wie nie. Vielen, vielen Dank, Gerald Casal von Divo. Thank you very much. Thank you.